Lies jetzt die Aufgabe 12. Aufgabe 12. Leon, möchtest du, dass wir heute Abend zusammen essen? Ich werde etwas kochen. Janine, das finde ich nett von dir. Was gibt's denn Gutes? Schnitzel mit Pommes und ein Salat dazu. Oder ein Hähnchen? Also, eigentlich esse ich kein Fleisch. Oh, Entschuldigung, das habe ich vergessen. Wie wär's mit Fisch? Was hältst du davon? Das ist super. Ich komme dann so gegen 20 Uhr. Ich bringe etwas Süßes für nachher mit. Einen Käsekuchen bitte.